Die Worte des Orakels sind eine Warnung. Sparta wird fallen. Ganz Griechenland wird fallen. Und nur Kriegsschiffe können es noch retten. Kriegsschiffe. Eine Flut von Absehen. Okay.